Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, in der Tat, für die Zeitgeschichte und die zeitgeschichtlichen Editionen stellt sich das Problem der Auswahl verschärft. Das Weglassen ist das Entscheidende, hat Herr Elze heute Morgen gesagt. Und bei den zeitgeschichtlichen Editionen ist es ganz gewiss so, denn die Massenhaftigkeit zeitgeschichtlicher Quellen übersteigt noch die Massenhaftigkeit der Quellen seit dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit um ein beträchtliches. Und das Problem der Auswahl ist zugleich, das gilt natürlich für die früheren Epochen genauso, nicht nur ein Problem der Quantität, sondern der Qualität. Nun kann man zwar mit Sicherheit sagen, nicht alles, was in Quellen steht, ist interessant, vieles ist sogar ziemlich uninteressant, aber die Entscheidung darüber, was interessant ist, ist auch immer eine Entscheidung der Zeitgenossenschaft selbst. Die Fragen, die man an die Quelle stellt, geben bestimmte Antworten und insofern wird es immer so sein, dass die Antworten, die wir geben, nicht unbedingt die sind, die unsere Nachfolger geben und nicht einmal die Fragen sind identisch. Mit guten Gründen hat Goethe ja gesagt, jede Generation schreibt ihre Geschichte neu. Und das bedeutet auch, wenn man Quelleneditionen macht, wie die Kollegen sie dargestellt haben und besonders den Kostenfaktor berücksichtigt, wie Herr Kraus es zum Schluss getan hat, dass man dann sagen muss, Quelleneditionen, die so viel kosten, müssen für alle Ewigkeit sein. Und wie können sie das sein, wenn man diese zeitgebundenen Auswahlkriterien hat, einmal abgesehen von der Subjektivität des Bearbeiters. Auf der anderen Seite wird man ganz definitiv sagen können, es ist nicht mehr möglich im Bereich der Zeitgeschichte, es sei denn für begrenzte Probleme oder biografisch eingegrenzte Fragen, umfassende oder gar vollständige Editionen herauszugeben. Wenn man das will, dann muss man darauf verzichten. Es ist nicht zu machen. Das heißt also, wir haben das doppelte Problem, welche qualitativen Fragen sind zu beachten und welche Quantitäten sind überhaupt noch möglich. Ein weiteres Problem ist die Frage, wie weit nicht eine bestimmte Quellengattung die Realität schon von vornherein fragmentiert. Wenn Sie bestimmte Aktengruppen haben oder auch bestimmte Quellengattungen, die für sich genommen äußerst interessant sind, so bedeutet das noch nicht, dass diese Quellengattung, selbst wenn sie relativ vollständig ediert werden könnte und das perfekt ediert ist, dass sie die Realität so wiedergibt, wie sie ist. Schon Droysen hat mit guten Gründen gesagt, die historische Realität ist nicht rekonstruierbar. Trotzdem geht jeder Editor von großen Quellengruppen immer wieder davon aus, dass er das könnte. Vielleicht braucht man das, um nicht den Mut zu verlieren, aber der Realität entspricht es jedenfalls nicht. Das heißt also, wir müssen berücksichtigen, dass es eine Fragmentierung durch die Art der Quellengattung gibt. Und das bedeutet zugleich die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Kann man es etwa durch die Kommentierung lösen? Das heißt, man muss korrespondierende Quellengruppen immer wieder berücksichtigen. Man muss für die Kommentierung, selbst wenn man eine Fondsedition macht, sehr viel anderes berücksichtigen. Und da stellt sich nun die Frage, ist so etwas durchzuhalten? Ja, ist das von der personellen Arbeitskapazität und den Finanzen her wirklich durchzuhalten? Denn die Kommentierungen verselbstständigen sich oft und immer wieder wird auch mit Recht eingewandt, die Fachleute werden dann ohnehin mit solchen Kommentaren nicht auskommen können und für die Nichtfachleute ist es ohnehin zu viel. Aber kann man daraus ableiten, dass ein Kommentar verzichtbar ist? Wohl nicht, aber das Problem muss man jedenfalls sehen. Die Problematik dieser Art setzt sich fort. Es gibt inzwischen Quellengruppen, die ursprünglich mal von großem Interesse waren, die es heute aber, wenn man sie so nackt abdruckt, wie sie sich darstellen, nicht mehr sind. Ein Beispiel dafür sind Kabinettsprotokolle. Es steht immer weniger drin. Und warum immer weniger drin steht, ist auch klar, weil es keine Vertraulichkeit gibt, zumindest nicht in parlamentarischen Demokratien. Ob es in der Geheimdiplomatie des 18. Jahrhunderts wirklich Vertraulichkeit gegeben hat, lassen wir dahingestellt. Jedenfalls war man näher daran. Heute ist das kaum zu machen. Bei Kabinettssitzungen sitzen ja nicht nur die Minister und die Staatssekretäre und alle möglichen Beamte dabei. Es sind also riesen Menschengruppen und außerdem werden die Protokolle weitergegeben. Natürlich zu ganz konkreten Zwecken, nicht zum Bruch der Vertraulichkeit, aber trotzdem wird so etwas nicht vertraulich bleiben. Das heißt, die Kabinettsprotokolle, wie sie sich heute darstellen, sind von, sagen wir mal so, überwiegend doch nachlassende Ergiebigkeit. Das heißt, interessant werden sie dann, wenn sie andere Quellengruppen zusätzlich heranziehen. Bestimmte Vorlagen, Anlagen, also praktisch eine Dokumentierung der Entstehung bestimmter Entscheidungen. Wenn sie das aber tun, dann kommen sie weit über die normalen Aktenpublikationen heraus. Beispiele dafür sind etwa die Aktenpublikationen, die Herr Weiß vorhin erwähnt hat, die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaft zusammen mit dem Bundesarchiv gemacht hat, die Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik, beginnend NS-Diktatur, also bis 1934, die abgeschlossen sind. Da haben Sie einen relativ großen Kommentar. Nehmen Sie die Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, die das Institut für Zeitgeschichte mit dem Bundesarchiv gemacht hat, dann steckt in dem Kommentar so viel an Gelehrsamkeit, so viel an Mühe auch für den Leiter, die Spezialisten dann zum Abschluss zu bringen, weil sie natürlich irgendwann nicht mehr mit irgendwem überhaupt sinnvoll sprechen können. Außer ihnen weiß das keiner. Es gibt keine sinnvollen Gesprächspartner für Bearbeiter, die da 10 Jahre dran sitzen. Und so sehen die Kommentare dann auch aus. Das heißt nicht, dass sie nicht wertvoll wären, aber sie bewegen sich irgendwo im luftleeren Raum. Was macht man da? Kann man darauf verzichten? Kann man Akten dieser Art oder Dokumente dieser Art vollkommen blank abdrucken? Diesen Weg geht mehr oder weniger, gehen mehr oder weniger die klassischen Akteneditionen der diplomatischen Bestände. Ein Beispiel dafür sind die Akten zur deutschen auswärtigen Politik in verschiedenen Serien 1918 bis 1945 erschienen, zum Schluss im Auftrag des Auswärtigen Amtes in Bonn durch das Auswärtige Amt selbst gemacht, und alle anderen europäischen Staaten haben vergleichbare Akteneditionen. Diese Serie ist fast abgeschlossen, aber auch hier ist es nicht möglich, wenn man den Anspruch so hochschraubt, wie ich das eben dargestellt habe, das zu kommentieren. Also werden die Akten mehr oder weniger unkommentiert oder mit einem ganz, ganz sparsamen Kommentar publiziert. Wie teuer so etwas ist und wie schwierig, sieht man daran, dass keineswegs für alle europäischen Staaten, wenn ich nur von der europäischen rede, die Amerikaner sind immer etwas schneller als die Europäer, auch weil sie eine frühere Zugänglichkeit der Bestände haben. Für alle europäischen Staaten sind keineswegs diese Akteneditionen abgeschlossen oder auch nur in Angriff genommen. Für Frankreich etwa beginnt die entsprechende Edition erst 1932 und erst jetzt sieht es so aus, als ob demnächst die Arbeiten intensiv für die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und 1932 in Angriff genommen wurden. Diese diplomatischen Akteneditionen haben zudem immer das Problem, oder sie stehen unter dem Verdacht, dass sie offiziös sein könnten, wenn die auswärtigen Ämter sie selbst besorgen. So ist es ja in der Regel nach dem Ersten Weltkrieg gewesen, also für Deutschland etwa die große Politik der europäischen Kabinette in 40 Bänden ist eine Edition gewesen, die unter anderem das Ziel hatte, die zu beweisen, dass die Deutschen nicht schuld am Ersten Weltkrieg gewesen sind, also aus einem zeitgenössischen Kontext heraus verständlich. Trotzdem ist diese Edition unverzichtbar, aber sie hat eben die Mängel der zeitgenössischen politischen Absichten, die deutlich erkennbar sind. Also die Frage stellt sich, wie macht man das? Die Bundesrepublik hat jetzt einen anderen Weg gewählt. Die vorhin von mir erwähnte Edition der Akten zur deutschen auswärtigen Politik seit 1949 wird zwar im Auftrag des Auswärtigen Amtes vom Institut für Zeitgeschichte herausgegeben, in der erwähnten Außenstelle unseres Instituts im Auswärtigen Amt und mit finanzieller Unterstützung. Aber es ist eine unabhängige Arbeit unseres Instituts und eines eigens dafür eingesetzten Herausgebergremiums, dem auch Gelehrte angehören, die in keiner direkten Beziehung zum Institut stehen. Also dieser Weg ist sicher vernünftig. Was die technische Seite angeht, handelt es sich hier auch um ist es eine reine Fondsedition mit Beständen, die bis jetzt nicht zugänglich waren. Von sehr vielen Aktenstücken, die als streng vertraulich bis streng geheim klassifiziert waren und die auf Antrag unserer Editorengruppe dann deklassifiziert worden sind. Man muss sagen, das Auswärtige Amt ist hier in einer Weise großzügig den wissenschaftlichen Bedürfnissen entgegengekommen, wie man das nicht ohne weiteres erwarten würde, wenn man daran denkt, dass Diplomaten ja per se zur Geheimhaltung verpflichtet sind, Herr Engelhardt, ist das und insofern der Neugier der Historiker immer mit gewissem Misstrauen begegnen, ist das nicht selbstverständlich, aber ich muss sagen, die Erfahrungen sind ganz ausgezeichnet. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen die ersten drei Bände für das Jahr 1963 publiziert. Es werden fortlaufend nach Ablauf der Archivfrist von 30 Jahren jeweils drei Bände für die folgenden Jahre publiziert werden. Jetzt werden Sie fragen, warum fängt man erst 63 an? Gab es vorher keine Außenpolitik? Dies ist nun ein einfaches finanzielles Problem. Die Lücke zwischen 49 und 62 soll geschlossen werden, wenn wir die Finanzierung dafür bekommen. Nun wird man immer mehr dazu übergehen, neben solchen Akteneditionen sachbezogene Dokumentationen zu publizieren. Ein Beispiel ist der frühe Versuch von Walter Lipkens gewesen, Dokumente zur europäischen Einigungsbewegung zu publizieren. Es sind auch mehrere Bände erschienen. Nur wird es sich in der Regel dann nicht um unveröffentlichtes Material handeln oder nur zum geringen Teil. Und die Dokumentation deutsch-französischer Beziehungen 1949 bis 1963, die Herr Weiß vorhin erwähnt hat, im Auftrag der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie, ist eine Mischung von Edition und Dokumentation. Da sind durchaus auch eine ganze Reihe unveröffentlichter Dokumente vorgesehen, aber nicht nur. Es ist eine Dokumentation, die sich nach bestimmten Sachgruppen diplomatische Beziehungen, also bilaterale, zwischenstaatliche Beziehungen befasst, zweitens Wirtschaftsbeziehungen und drittens öffentliche Meinungen, Parlamente, Parteien. Sie können daran sehen, dass der Anteil der unveröffentlichten Materialien unterschiedlich ist, je nach Bänden. Aber Wirtschaftsbeziehungen in dieser Form wissenschaftlich zu dokumentieren, ist ungeheuer schwierig, weil die wenigsten Firmen wirklich entsprechend geführte Archive haben und im Übrigen zum Teil große Scheu Historiker daran gehen zu lassen. Das ist ein besonderes Problem. Bei diesem Projekt etwa stellte sich aber auch, wie bei anderen Projekten, die Frage der Zusammenarbeit. Ich habe das, als ich Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris war, bei diesem und auch bei anderen Projekten versucht, mit unterschiedlichem Erfolg. Eine Edition wird demnächst abgeschlossen werden können, die der Deutschlandberichte des damaligen Hochkommissars André-François Poncet von 1949 bis 1955 als eine Gemeinschaftsveröffentlichung mit dem Archiv Diplomatique im Quai d'Orsay und dem Deutschen Historischen Institut Paris. Was diese Dokumentation der deutsch-französischen Beziehungen angeht, habe ich versucht, zu einer Gemeinschaftsarbeit zu kommen. Das ist mir damals nicht gelungen. Heute wäre es vielleicht möglich gewesen. Denn für alle diese übernationalen Projekte stellt sich immer die Frage, sind zunächst einmal die Voraussetzungen vergleichbar? Das heißt also, die Archivgesetzgebung, die Frage der Zugänglichkeit der Genehmigung. In Frankreich hat man es beispielsweise immer wieder mit Nachlässen zu tun, die als Deputate auch in staatlichen Archiven sind, in den Archives National beispielsweise, und wo die Genehmigung nicht von der Archivleitung gegeben wird, sondern von den Nachlassgebern. Das ist also eine unterschiedliche Voraussetzung. Es ist nun aber nicht so, dass in Deutschland alles wunderbar wäre in der Hinsicht. Wir haben ja, wie Sie wissen, nicht nur seit einigen Jahren ein neues Archivgesetz, sondern auch einen verstärkten Daten- und Personenschutz. Und das bedeutet für zeitgeschichtliche Quellen oft ein großes Hemmnis. Um dieses an einem Beispiel zu erläutern. Ich habe vorhin als ein Projekt des Instituts für Zeitgeschichte das Projekt Widerstand als Hochverrat erwähnt. Es geht um 7000 Angeklagte und in den Prozessakten sind etwa 30.000 Leute genannt. Jetzt die Provenienz ist unterschiedlich, ein erheblicher Teil liegt im Bundesarchiv. Jetzt stellt sich das Problem, sind nicht die personenschutzrechtlichen Belange von der dort genannten Personen betroffen? Wird man sagen, es wird niemand in Deutschland sich ärgern, wenn er als Hochverräter gegenüber der NS-Diktatur erscheint. Aber natürlich, es sind nicht nur die 7000 Angeklagten, es sind eben auch Denunzianten unter den 30.000. Und da stellt sich die Frage schon. Und die Archivare haben in der Regel heute eine restriktivere Haltung, als sie es noch vor 10 oder 20 Jahren haben. Sodass hier selbst für Epochen, die relativ lange zurückliegen, wo man ohne weiteres annehmen müsste, hier gibt es keine Personen Schutzgründe, um solche Publikationen zu versagen, die Publikation immer schwieriger wird. Und diese Beispiele ließen sich, was die unterschiedlichen Zugänglichkeiten angeht, fortsetzen. Wir haben nun in Deutschland ein weiteres Problem, was einerseits zeitgeschichtliche Editionen fördert, andererseits aber doch auch Probleme mit sich bringt. Das ist die Tatsache, dass Politiker, auch solche, die hohe Staatsämter haben, ihre Nachlässe in der Regel heute in die Parteiarchive geben. Nun muss man sagen, die Parteiarchive sind heute unentbehrliche Institutionen, zunächst mal des Archivwesens, aber auch der Forschung, weil sie selbst in der Regel kleinere Forschungsinstitute unterhalten, die parteiamtliches Schrifttum nicht nur ordnet, sondern auch publiziert. Ein Beispiel ist etwa die Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin, die Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Sie alle kennen vielleicht die Auseinandersetzung um den Nachlass Willy Brandt zwischen der Witwe und der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo der Nachlass schon zu Lebzeiten lag. Also jedenfalls das, was da zugänglich war. Zunächst einmal halten sich die Parteiarchive an dieselben Regeln wie alle staatlichen Archive, aber ich muss dieses zunächst einmal dezent unterstreichen. Es gibt für Ausnahmegenehmigungen zur Benutzung manchmal Genehmigungen, von denen man dann sagen wird, es gibt Menschen, die sind gleicher als andere. Und Sie können sich denken, woran das in solchen Fällen liegt. Also einerseits unentbehrlich, auf der anderen Seite ist das ein Problem. Das gibt es man muss sagen, bei allen Parteiarchiven. Es gibt es auch bei solchen Stiftungen wie dem Bundeskanzler Adenauer in Rhöndorf, der Adenauer Nachlass liegt. Das Stiftung Kreispräsident Ebert in Heidelberg ist nicht in vergleichbarer Lage, weil es keinen Nachlass Friedrich Ebert gibt. Aber für Rhöndorf gibt es beispielsweise Sondergenehmigungen, für einige, für andere nicht. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, für alle genannten Archive. Zunächst mal einmal wird man ihnen rechtlich keinen Vorwurf machen können, denn was die generelle Regelung angeht, halten sie sich an das, was staatliche Archive auch tun. Aber in der Gewährung von Sondergenehmigungen sind unter bestimmten Konditionen die einzelnen Archive frei. Auch unser eigenes Archiv ist unter bestimmten Bedingungen frei. Das führte beispielsweise vor einigen Jahren dazu, dass im Institut für Zeitgeschichte der Nachlass des bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegener lag, dass man die Kabinettsprotokolle des Kabinetts Hoegener bei uns benutzen konnte, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv aber nicht, weil wir die Sache großzügiger gehandhabt haben, bis wir es dann auch nicht mehr konnten. Denn auch wir müssen uns an diese Regeln halten. Also da liegt gewiss ein Problem. Nun muss man sagen, die Editionen dieses parteiamtlichen Materials wäre ohne diese Parteistiftung kaum noch möglich. Nicht nur, weil sie sie ordnen, sondern weil sie zum Teil auch erhebliche Mittel für die und dann meistens exzellente Edition zur Verfügung stellen. Sie machen das zum Teil auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, also für die CSU-Gründungsgeschichte, die dreibändige Dokumentation des Instituts für Zeitgeschichte, ist uns die Hans-Seidel-Stiftung sehr wichtig. Andere Protokolle von Fraktionsprotokolle der FDP, der SPD, der CDU im Bundestag, zum Teil bis 1967 veröffentlicht, durch die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Bonn, ist ein Unternehmen oder Sinn handelt sich hier um Unternehmen, die ohne die Unterstützung der Parteiarchive nicht möglich wäre. Und wenn Sie denken, dass da bereits Genehmigungen bis 72 vorliegen, dann sieht man, dass doch hier durchaus auch an die Forschung gedacht wird. Das heißt, ein etwas gemischtes Bild, aber eben ein Bild, was auch zeigt, dass die Vielfalt der Forschungsinstitutionen hier per Saldo doch außerordentlich nützlich sind. Nun will ich Sie abschließend nur noch auf einige Projekte hinweisen, die ich auch zum Teil erwähnt habe, die aber auch nur zum Teil als Gemeinschaftsaufgaben möglich sind oder die spezifische editorische Probleme provozieren. Ein Bereich ist etwa die schon einmal erwähnte Besatzungszeit. Dieses Omgus-Unternehmen, das ist keine Edition, wenngleich die Mikrofischierung einen Editionsersatz darstellt und durch die EDV-Erschließung in einer vorzüglichen Form im Institut für Zeitgeschichte der Gesamtbestand und in den Staatsarchiven der deutschen Länder und im Bundesarchiv Teilbestände zugänglich ist. Für die britische Seite hat das unter Federführung von Herrn Birke das Deutsche Historische Institut London ja ein 11-bändiges Regestenwerk vorgelegt, was für die Forschung künftig unentbehrlich sein wird, auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Für die französische Besatzung wird etwa jetzt in Saarbrücken der Versuch gemacht, hier die Besatzungsakten zu erschließen. Die technischen Mittel, der EDV-Einsatz, die Mikrofischierung, die CD-ROM-Edition, all das ist sicher eine Hilfe, große Massen in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite wird damit auch das Erkenntnisproblem immer größer. Das ist wie bei den Studenten, die meinen, wenn sie nun alles kopiert haben, aber nichts mehr lesen, hätten sie alles in der Tasche. Und während frühere Generationen, mich eingeschlossen, noch exerpierten und damit doch einen gewissen Erkenntnisgewinn hatten, hat diese, sagen wir mal so, das Kunstwerk der Quelle im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit auch neue Probleme aufgeworfen. Es gibt natürlich im Bereich der Zeitgeschichte editorische Probleme, auch wie sie für alle frühere Zeiten gibt. Das von mir erwähnte Goebbels-Projekt ist so eins. Dieser Mann hat in einer Form der Besessenheit, die kaum nachvollziehbar ist, so viel an handschriftlichen und diktierten Tagebüchern hinterlassen, dass die Ausgabe, die das Institut derzeit macht, 22 Bände a ungefähr 700 Seiten enthalten wird, ohne Kommentar. Und jetzt frage ich Sie, wie soll man das kommentieren? Sie können ja schlecht auf jeder Zeile sagen, hier irrte Goebbels. Das heißt also, es ist wirklich ein ungemein schwieriges Problem. Auf der anderen Seite will man gerade solche Quellen nicht, wie soll ich sagen, ungeschützt unter die Leute bringen. Das heißt, sie müssen schon in irgendeiner Form hier einen Kommentar und eine Erschließung machen. Aber das ist bei diesen Massen äußerst schwierig. Der erste Teil der Goebbels-Tagebücher ist auf handschriftlichen Kladden gewesen. 1923 bis 41 wird etwa 6 Bände gedruckt enthalten. Also die alte Ausgabe hatte 4. Wir haben jetzt nahezu den Gesamtbestand, den ich mit Mitarbeitern im vorigen Jahr aus Moskau geholt habe. Der diktierte Teil von 1941 bis 45 wird alleine in den Textbänden 16 Bände umfassen. Er hat pro Tag 70 bis 100 Seiten, allerdings nur 14 Zeilen pro Seite und in Führertype diktiert, aber auch in diesen kleinen Seiten sind das ungeheure Massen. Hier gab es dann noch das Problem, dass dieser Bestand völlig zerstreut war, dass es zwar eine zeitgenössische Glasplattenüberlieferung gibt, die er selber hat herstellen lassen, kurz vor seinem Tod, die wir dann in Moskau entdeckt haben, oder eine Mitarbeiterin von uns, Frau Fröhlich, und die wir dann erhandelt haben in mühsamen Verhandlungen im vorigen Sommer. Dieses ist nicht nur ein Rechtsproblem gewesen, sondern eben auch ein quantitatives Problem. Das Rechtsproblem war insofern noch besonders schwierig, als sich die Rechte an den Goebbels-Texten ein Schweizer Unternehmer namens François Genoux hatte sichern lassen. Und er das unbeschränkte Recht besitzt, Aktivitäten dieser Hinsicht zu genehmigen. Wir haben jetzt im vorigen Sommer die Genehmigung erlangt für wissenschaftliche Nutzung, zeitlich, sachlich und quantitativ unbeschränkt diese Texte zu veröffentlichen. Für Hitler-Texte, auch das ist eine Edition bei uns, oder eine Dokumentation besser gesagt, gibt es das Problem, dass der Freistaat Bayern, konkret das Finanzministerium, die Rechte des EHR-Verlages, also des Parteiverlags der NSDAP, übernommen hatte. Und zwar natürlich nicht, um sie zu nutzen, sondern um jeglicher Nutzung einen Riegel vorzuschieben, damit es nicht als Propagandamaterial verwendet würde. Das bedeutet aber, dass heute etwa Mein Kampf in Deutschland nicht erscheinen kann. Nun kann man sagen, darauf kann man auch vielleicht verzichten, zumal er ja in Millionen Auflagen vor 1945 verbreitet worden ist. Aber im Ausland kann er mit verschiedenen Sondergenehmigungen erscheinen. Also dies ist ein Spezialproblem, das aber in anderer Hinsicht mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen immer wieder auftaucht. Das heißt also, um das abzuschließen, wir haben zwar eine Fülle von Aufgaben, aber immer weniger Möglichkeiten zu sagen, welche dieser Aufgaben sollen wir wie in Angriff nehmen. Ich danke Ihnen.